was in dich immer bist. Du versuchst, dich zu befreien, doch der Widerstand wird immer größer. Du lebst nach dem Reden der anderen, du hast deine Meinung. Die anderen kontrollieren dich und du tust nur gehorchen. Schatz zu, befreie dich aus dem Denken, Gesellschaft nicht so. Wie du bist, hast du nichts, ein Reden und du bist frei.